1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wir sind heute wieder ganz offen und frei für alle eure Themen, aber ich würde mich gerne zusätzlich auch noch mit euch unterhalten über das Gespräch heute Abend Reich Ranitzky und Thomas Gottschalk. Hat das jemand von euch gesehen? Wie fandet ihr es? Also, wenn ihr darüber auch gerne mit mir reden wollt, ich würde es ganz gerne tun. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer. Und ihr könnt mailen unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Nadine und Nadine ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Nadine, um was geht's bei dir? Bei mir geht's genau um das Thema. Um das Thema, das ist ja schön, Das geht ja flott. Ja, du hast es gesehen. Ich habe es gesehen, ja. Und? Er hat mir aus der Seele gesprochen. Wer? Der Ranitzky. Ach, ich dachte Thomas Gottschalk. Nein, also nicht in allen Dingen, aber ich kann ihm so generell doch mit ihm voll übereinstimmen. Du bist 25 Jahre alt. Ja. Was gefällt dir denn an seiner Position? Ja, ich denke einfach, dass viel im Fernsehen, was heute gesendet wird, einfach, um es mal ganz plakativ auszudrücken, an Volksverdummung grenzt. Was denn zum Beispiel? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal, sag ich mal, nachmittags durchschalte oder auch zu Primetime, wenn ich die ganzen Gerichtssendungen sehe, wenn ich diese ganzen Talkshows sehen muss, was heißt muss? Ich meine, klar, ja, der Gottschalk meint ja gerade, man muss nicht, man kann wegschalten, das ist ja freigestellt. Aber im Grunde ist die Fernsehlandschaft ja doch bis auf einige wenige Ausnahmen ziemlich gleich, wenn man sich jetzt zum Beispiel den privaten Sendern zuwendet. Ja. Oder auch so Sachen wie, was weiß ich, was es da alles gibt. Aber wir haben ja... Und, bitte? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel diese ganzen Castingshows nehme, egal in welche Kategorie und so weiter... Ja. Oder dieses, ich habe es nie selber gesehen, aber allein die Vorschau zu diesem Jana-Ina, wir kriegen ein Baby-Ding, finde ich, wer braucht sowas? Also wozu braucht man das? Ich meine, das ist einfach nur, in meines Erachtens... Es gibt Millionen Leute, die das gerne gucken. Wollen wir sagen, dass die Leute doof sind? Nee. Nein, ich sage nicht, dass die Leute doof sind, um Gottes Willen, das ist nicht meine Meinung. Ich denke einfach nur, dass das... kurz- oder mittelfristig gesehen, wenn nur noch sowas gesendet wird und die Leute wollen das ja auch irgendwie sehen, sonst gäbe es ja nicht diese Quoten, die es ja nun mal irgendwo gibt. Aber das ist genau der Punkt, wenn nur noch so etwas gesendet wird. Es wird ja nicht nur so etwas gesendet. Ja, wir haben die Öffentlich-Rechtlichen, wir haben den WDR, das ZDF und die vielen anderen ARD-Anstalten, wir haben die dritten Programme. Wo wunderbare Sendungen laufen. So, wir haben Phoenix, wir haben Arte, wir haben Dreisat, wir haben vom ZDF sogar einen Theaterkanal, einen Dokumentationskanal. Ich kenne die auch alle. Ich gucke die auch alle. Ja, ja, das ist doch gut. Das Problem ist nur, dass zum Beispiel auch gewisse Dinge, die eventuell mal auf dem Privaten laufen oder auch zum Beispiel auf dem WDR, zum Beispiel die Sendung, ich komme jetzt nicht drauf, Donnerstagabend, ist eine Reportage, finde ich total toll. Das kommt einfach zu Zeiten, zu denen, sag ich mal, Leute, die jetzt morgens früh raus müssen, einfach nicht mehr Zeit haben, um sich das anzugucken. Okay, aber wir leben im Zeitalter der Technik, wo man sich auch was aufzeichnen kann oder wo man es im Internet nochmal nachgucken kann. Also, ich will dir sagen, ich saß schnarchend vor dem Fernseher. Ich fand das eine völlig überflüssige, verquatschte Sendung. Ich habe nur von Reich Ranitzky irgendwie in Erinnerung, dass er sagt, früher war alles besser und wir sollten alle Shakespeare lesen und uns mit Schiller beschäftigen. Das ist ja auch überspitzt und übertrieben gesagt. Aber weißt du, was der Punkt war? Der kennt überhaupt nicht diese Sendungen, die er meint zu kritisieren. Der guckt gar kein Fernsehen. Das ist das Problem. Das ist ja das, was ich meine. Ich habe das Gefühl, dass was Gottschalk mit der Quote, was er ihm ständig sagen wollte, das hatte der auch irgendwie nicht so ganz verstanden. Da gibt dir auch recht. Das hat er irgendwie nicht so ganz nachvollziehen können, meines Erachtens. Das kam nicht so rüber, zumindest bei mir jetzt nicht. Und dann habe ich mich auch, also für mich hat sich Reichens diskreditiert heute Abend. Wenn er so abwertend über Preise redet, selbst über die ihm zugesprochenen Literaturpreise und anspruchsvollen Preise, warum in Gottes Namen geht er denn dann zum Fernsehpreis? Warum? Ich denke mal, das war eine geplante Sache, sonst wäre er ja gar nicht hingegangen. Hätte er auch von vornherein sagen können, nehme ich nicht an und ich komme nicht. Ah, du meinst also, der ist mit Kalkül dahingegangen, um dann zu sagen, ich nehme ihn nicht an. Ich denke schon, dass das von ihm so geplant war. Vielleicht. Das war inszeniert, ja. Vielleicht, ja. Doch, vielleicht. Denke ich schon, das war inszeniert, ja. Aber, also weißt du, diese Diskussion, ich finde die sehr müßig. In Anbetracht dessen, ich gebe dir völlig recht, es gibt Grenzen, die wirklich unterschritten sind im Fernsehen, wo man sagt, so geht es nicht. Aber im Großen und Ganzen gibt es heutzutage ein so vielfältiges Angebot, eben durch die öffentlich-rechtlichen Sender. Ja, aber darauf wird leider nicht so viel aufmerksam gemacht wie auf die privaten, das ist es ja. Ja, aber das ist doch völlig wurscht. Ich, der mich für Dokumentationen interessiert, kann mir doch den Dokumentationskanal vom ZDF suchen. Ich kann doch Phoenix gucken. Die Leute, die sich dafür interessieren, die gucken das auch. Aber es geht ja auch darum, also ich finde zum Beispiel auch die Jugend, dass man die mobilisieren sollte und denen das nahebringen sollte. Und es gibt mit Sicherheit auch Fernsehformate, wo man Bildung irgendwie unterhaltsam verpacken kann. Ja. Das muss ja nicht da sein, dass man jeden Abend das literarische Quartett guckt oder vielleicht, so. Vielleicht. Das muss ja gar nicht sein. Aber ich denke schon, dass man denen das nahebringen kann. Ich will dir was sagen. Ich habe auch immer ein übles Gefühl dabei, weil solche Kritik auch immer was Elitäres hat. Immer was Elitäres. Da wollen Leute, die ein gewisses Bildungsniveau haben, anderen sagen, was gut und was schlecht ist. Ich will dir ein Beispiel nennen. Meine alte Tante, die guckt sehr, sehr, sehr gerne die lustigen Musikanten oder Florian Silbereisen, worüber wir alle lachen. Aber ich lache nicht, ich will nicht darüber lachen, weil es ihr gefällt. Und dann soll sie das auch sehen. Die findet auch die Musik, die ich höre, völlig bescheuert und lacht darüber. Ich möchte nicht von oben herab sagen, na, das ist doch alles Scheiße und alles Quatsch, wenn Florian Silbereisener auftritt. Nein, das ist ein Geschmack, den man auch, finde ich, tolerieren soll. Ja, aber Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht speisen. So, genau, ja. Aber es geht ja jetzt um gewisse Formate, die meiner Meinung nach völlig daneben sind einfach. Klar, da kann man drüber streiten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da gab es so einen überspitzten Film, Free Rainer. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Du den kennst, nee. Da geht es um genau das. Und der lief letztes Jahr im Kino oder vorletztes Jahr. Ach so, doch. Ja, ich habe von gehört. Ja, ja, ja. Ja, genau. Und der war echt total toll. Und der hat es auch wirklich auf den Punkt gebracht. Einfach, also, letztendlich, ich glaube, Gottschalk hat es gesagt, man kann nur mit einem Kompromiss leben. Natürlich muss auch eine leichte Unterhaltung möglich sein, wenn parallel dazu andere Dinge angeboten werden. Und wie gesagt, und Gottschalk hatte natürlich auch recht. Herr Reich-Ranicki wäre nicht Herr Reich-Ranicki, wenn das Fernsehen nicht da wäre, wenn es das Fernsehen nicht gäbe. Ja, natürlich, völlig klar. Seine große Prominenz hat er durchs Fernsehen bekommen. Völlig klar, natürlich, das stimmt ja auch. Also, auf jeden Fall. Weil er das Medium Fernsehen dann ja auch kennen muss. Also er weiß ja auch, wie er es für sich instrumentieren kann. Aber hallo, das glaube ich auch, In dem Fall dann. Deswegen bin ich ja auch der Meinung, dass es inszeniert gewesen ist, definitiv. So, also du, es ist ein Junge, Nadine ist ein junger Fan von Reich-Ranicki. Und wie gesagt, ich spreche generell dafür, dass es einfach viele Sachen gibt im Fernsehen, die Welt nicht braucht. Okay. Ja, so. Das sei dir auch absolut zugestanden. Und du fandst gut, dass er heute nochmal seine Meinung untermauert hat und er hat sich auch gut dargestellt, meinst du? Ja, ich sag mal, in gewissen Dingen war er schon ein bisschen sehr von oben herab. Das fand ich nicht so wirklich gut. Wenn er dann auch wieder von Elite und von Intellektuellen gesprochen hat und so weiter, weil ich denke ja mal, es geht um alle. Verstehe. Und nicht nur um die. Ja. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen gebe ich ihm da völlig recht, dass da einiges falsch läuft. Doch. Okay, Nadine, ich danke dir sehr für die Meinungsäußerung. Gut. Danke für den Anruf. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt. Ganz egal über was, auch nochmal gerne über die Sendung heute Abend von Reich-Ranicki und Gottschalk oder über was auch immer. Hier ist Steffi. Steffi ist 22 Jahre alt. Hallo. Hallo. Steffi, guten Morgen. Um was geht's? Guten Morgen. Ja, ich wollte nur was zu dem Thema sagen, dass ein Verbrechen hat mein Leben verändert. Ja, das war Thema diese Woche? Genau. Ja. Genau. Welches Verbrechen ist es bei dir? Also bei mir direkt nicht, aber mein Freund, der hat vor 2 Jahren jemanden zusammengeschlagen, der daraufhin gestorben ist. Mhm. Und Dein Freund? Mein Freund, genau. Wie ist es zu diesem Gewaltakt gekommen? Ja, das waren verschiedene Faktoren. Wir hatten ein bisschen Streit gehabt im Vorfeld schon ein bisschen. Das war auch an seinem Geburtstag und seine Familie war nicht so für ihn da, wie man das eigentlich machen sollte als Familie. Und er hat seine Arbeit verloren. Er war drogenabhängig und alkoholabhängig. Und unter diesen Umständen war er dann auch teilweise sehr aggressiv. Mhm. Und naja, dann war er dann halt abends noch bei Freunden gewesen, ja. Ist dann zurückgegangen und dann hat er dann halt diesen älteren Mann gesehen. Einen älteren Mann? Einen älteren Mann, ja. Genau. Dein Freund war zu der Zeit wie alt? Zu der Zeit, er ist an dem Tag gerade 22 geworden. 22. Und der Mann war ungefähr wie alt? 76. 76? Ja. Er hat den älteren Mann gesehen und dann? Genau, ja. Wir hatten einen Hund gehabt und der ist eine Woche vorher auch gestorben. Ja, der ist gestorben. Und der alte Mann hat den Hund wohl ein bisschen doll an der Leine gezogen. Und da hat er ihn bloß darauf hingewiesen, dass er das halt nicht so machen kann oder am besten nicht so machen sollte. Und da hat der alte Mann dann, oder der ältere Mann hat dann zu ihm gesagt, er soll sich um seinen eigenen Scheiß kümmern, er sei ein Wichser und ein Taugenicht. Und naja, da ist er dann halt durchgedreht. Dein Freund? Ja. Und durchgedreht heißt? Er hat ihn zusammengeschlagen, zusammengetreten und hat den Hund dann mitgenommen und ist dann nach Hause gegangen. Und hat den alten Mann liegen lassen? Hat ihn liegen lassen, genau. Und wann ist dieser Mann, wie viel Uhr war das? Das war gegen 11:30 abends. Abends. Und wann ist der Mann und von wem gefunden worden? Der wurde dann von den Rettungsdiensten gefunden, weil das Krankenhaus war 100 Meter entfernt. Aber wer hat den Rettungsdienst benachrichtigt? Nee, das war Leute in der Umgebung, die haben das mitbekommen, dass da was passiert ist. Und die haben den Rettungsdienst geholt und der ist dann im Krankenhaus aufgrund seinen Verletzungen dann verstorben. Das heißt, er hat ihn wirklich brachial zusammengeschlagen. Ja, zusammengeschlagen, zusammengetreten. Ja. War er bekifft und angetrunken? Nein, bekifft nicht nur, er hat auch Peppen gezogen und war auch wirklich... Was hat er gezogen? Peppen. Das ist so eine, also eine Billigvariante von Koks, kann man sagen. Und sehr stark auch angetrunken und dann halt dieser ganze Frust, der in ihm war. Und das hat sich dann alles aufgestaut und dann, naja... falscher Ort. Er ist dann nach Hause gegangen? Zu euch? Nein, wir hatten ja eine Woche vorher hatten einen großen Streit gehabt und ich bin erstmal übergangsweise ausgezogen. Achso, aber ihr hattet schon eine gemeinsame Wohnung gehabt vorher? Ja. Ja. Wann hast du davon erfahren? Erfahren, dass jemand, beziehungsweise dass der Mann gestorben ist, habe ich am nächsten Tag schon. Durch meinen Papa, weil er auch bei der Polizei arbeitet. Achso. Und auch durch ihn selber. Weil er hatte mich angerufen, hatte mich gefragt, ob ich das schon gehört hatte. Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich noch nicht gehört. Bin auch gar nicht weiter darauf eingegangen, weil ich das auch gar nicht so vermutet hätte. Wie hat er denn dazu gestanden, als er dich angerufen hat? War er verzweifelt oder hat er sich sogar geärgert noch über den alten Mann? Nee, das gar nicht. Also er hat ein bisschen weinerlich hat er sich angehört am Telefon. Mhm. Das war aber auch, ich dachte, es wäre jetzt wegen der Situation, weil ich halt nicht da war zu dem Zeitpunkt, weil wir uns da halt erstmal vorübergehend da getrennt hat, beziehungsweise ausgezogen. Wie ist man ihm denn dann überhaupt auf die Schliche gekommen? Waren das Zeugen, die ihn erkannt haben? Nee, erkannt hat ihn niemand. Also die Polizei hat er die erste Zeit wirklich im Dunkeln getappt. Ja. Und wie gesagt, mein Papa arbeitet auch bei der Polizei und der hat das im Vorfeld ein bisschen mitgekriegt durch diesen Alkohol und durch die Drogen, dass er dann auch mal schnell ausrasten kann. Und die Polizei, beziehungsweise die Kripo, die hat ja dann so ein Profil von dem Täter erstellt. Und da werden dann alle überprüft, die halt in dieses Raster passen. Und so kam es raus? Und so kamen sie dann... Das heißt, er hat sich nicht selbst gestellt? Nein. Er hat ja dann, also nachdem das passiert ist, ist er dann erstmal zu seinen Eltern gegangen. Hat er noch 3 Tage nichts gegessen und alles und auch keine Drogen mehr genommen. Also seit dem Zeitpunkt hat er auch wirklich gar keine Drogen mehr genommen. Und die Polizei hatte mich dann angerufen, die Kriminalpolizei. Ja. Und die haben mich dann halt gefragt, ob ich mal schnell vorbeikommen könnte. Und weil sie mir halt ein paar Fragen stellen müssten. Und dann war ich dann da gewesen und es ging dann bloß darum, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe, was er anhatte und wie er drauf war. Okay. Und dann ist es dann im Gespräch dann so rausgekommen, um was es dann eigentlich ging. Und er hatte mir den Namen von dem Hund verraten. Den Hund hat er dann an dem Abend mit nach Hause genommen und hat mich dann nachts angerufen und hat mich gefragt, ob ich den Hund haben möchte. Er sei angeblich von einem Kollegen, von einem Arbeitskollegen von ihm. Aber er hatte dir doch während des Telefonates am nächsten Tag, hatte er dir doch erzählt, dass er einen Mann zusammengeschlagen hat? Nein, er hat nur gesagt, dass ein Mann gestorben ist, ob ich davon schon gehört hätte. Aber er hat gesagt, dass er diesen Mann, dass er das zu verantworten hat, oder nicht? Nein, das hat er nicht gesagt. Ach so. Davon wusste ich ja gar nichts. Ach so. Und dadurch, dass ich wusste, wie der Hund heißt, habe ich das dann bei der Polizei auch gesagt, weil wir uns dann auch über die Telefonate unterhalten hatten. Und so kam das dann raus, dass ich dann im Endeffekt dann 4 Stunden bei der Polizei saß, ihn dann noch von seinen Eltern zu Hause rauslucken musste, dass die Polizei ihn dann festnehmen konnte. Wie hast du über seine Tat gedacht? Wie denkst du über seine Tat? über die Tat denk ich nichts Gutes. Also das ist auch ein Punkt, den man nicht verzeihen kann. Bist du mit dem immer noch zusammen heute? Zusammen nicht, aber ich besuche ihn halt regelmäßig. Aber zusammen, das ist eine zu lange Dauer, um da jetzt zusammen zu sein. Zu was ist, um was? Um für diese Dauer zusammen zu sein. Verstehe ich nicht. Wo er jetzt im Gefängnis ist. Genau, das war meine Frage. Wie lange ist er zu was verurteilt worden? Also die erste Verurteilung war 11 Jahre, 3 Monate mit den ganzen Bewährungsstrafen, die er vorher hatte. Und dann ist, weil die Anklage war erst auf Totschlag, aber die Richterin hat ihn auf Mord dann verurteilt. Und dann ist die Anwältin von ihm dann nochmal in Revision gegangen und jetzt sitzt er schon 2 Jahre, 4 Monate. 2 Jahre muss er jetzt noch im Gefängnis sitzen und dann 2 bis 3 Jahre dann noch im Maßregelvollzug. Ja, findest du die Strafe, wie sie sich jetzt ergeben hat, richtig oder zu stark oder zu lasch? Also zu lasch nicht. Also sie ist eigentlich schon angemessen, zumal er auch nicht so der Typ ist. Also wenn man das so als Außenstehender hört, könnte man denken, er wäre wirklich von Haus aus brutal gewesen und das Schlechte in Person, aber das war er ja gar nicht. Und er bereut das auch alles sehr. Und ja, also die erste Zeit wusste er auch nicht, wie er damit umgehen sollte. Aber von dem Bereuen, das ist ja nun ehrenhaft, dass er zumindest bereut, aber davon wird nun der alte Mann auch nicht mehr lebendig. Das ist richtig. Hast du dich denn aufgrund dieser Tatsache von ihm getrennt, aufgrund dieses Verbrechens? Die erste Zeit nicht. Also die erste Zeit habe ich wirklich versucht, dahinter zu stehen und auch weiter mit ihm zusammen zu sein. Und warum? Weil es meine große Liebe ist. Es klingt mit 22 vielleicht ein bisschen naiv, aber... Nee, das klingt naiv, aber ich frage nur, ist man da nicht so grundirritiert, wenn so etwas Furchtbares passiert ist, dass man, kann man dann noch jemanden lieben? Ja, kann man. Mhm. Aber du hast dich dann dennoch von ihm getrennt. Liegt das jetzt aufgrund, liegt das an der Zeit, wie du es gerade angedeutet hast, die er im Knast verbringen muss? Ja. Nur deshalb? Das ist ein sehr großer Faktor auch. Man hat das vor der Verhandlung, hat man das gar nicht so realisiert, wie lange er weg wäre dann. Und wo dann die Verhandlung halt dann war, dann denkt man dann auch selber nochmal drüber nach, dass es halt viel zu lange ist, um das Leben wegzuschmeißen, nicht, aber um auf eine Person zu warten, weil ich bin ja selber, wie gesagt, erst 22. Ja, gut, das finde ich jetzt wieder ein bisschen merkwürdig. Ich hatte jetzt gedacht, wenn man wirklich groß verliebt ist, dann wartet man auch auf jemanden, der im Knast noch ein paar Jahre sitzt. Ja, das mag ja sein. Das habe ich, wie gesagt, auch versucht und ich bin auch für ihn da, wenn er wieder draußen ist, ist keine Frage. Also dann inwiefern, bin ich wieder da. Die Sendung hieß ja, ein Verbrechen hat mein Leben verändert. Inwiefern hat dieses Verbrechen, das Verbrechen deines damaligen Freundes, dein Leben verändert? Meine Person an sich hat sich sehr stark verändert. Ich war ganz anders vor. Ich bin jetzt sehr gefühlskalt geworden und auch sehr abweisend anderen Leuten gegenüber. Und ich habe auch in der Zeit, die jetzt schon vergangen ist, habe ich versucht, eine Beziehung zu führen. Und die ist aber sowas von daneben gegangen. Warum bist du gefühlskalt geworden? Ich zeige meine Gefühle nicht mehr so, wie ich es früher mal gemacht habe. Woran liegt das? Weiß ich nicht. Das ist aber erst seitdem er dann weg war. Und ich kann auch anderen Leuten meine Gefühle nicht mehr so entgegenbringen. Und wie gesagt, man wird auch sehr abweisend. Man lässt nicht mehr jeden an sich ran. Und ist das letztendlich vielleicht auch auf den Schock und das Entsetzen zurückzuführen, was schon bei dir doch da ist, wegen dieser Tat? Das kann sein. Das kann sein. Also, schlimme Geschichte. Sehr schlimme Geschichte. Ja. Sehr schlimme Geschichte. Und hatte der alte Mann noch eine Frau? Weil, der hatte eine Frau, ja. Wie furchtbar. Und einen Sohn, soweit ich weiß. Hat dein Freund, dein Ex-Freund mal Kontakt irgendwie aufgenommen, wenn auch nur schriftlich, mit der Frau? Soweit ich weiß nicht. Er hat sich vor Gericht, die Frau und der Sohn, die mussten ja dann auch zur Zeugenaussage vor Gericht dann. Und er hat sich dann bei denen entschuldigt und aber so eine Tat ist nicht zu entschuldigen. Nein, natürlich nicht. Das ist keine Frage. Aber immerhin hat er das getan. Es gibt auch Verbrecher, also was heißt Verbrecher? Täter, die das nicht tun nach solchen Verbrechen. Liebe Steffi, danke für deinen Anruf. Kein Problem. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Gut, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt diese Nummer oder mailt uns domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer unbedingt in die Mail reinschreiben, damit wir euch dann auch zurückrufen können. Jule ist hier. Jule ist 27. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Grüß. Jule, um was geht's bei dir? Es geht um eine Operation. Es würden auch andere sagen Schönheitsoperation. Ja. Ich fange mal ein bisschen vorne an. Und zwar bin ich mit Franceschetti-Syndrom geboren. Was ist das? Man nennt es auch Treacher-Collins-Syndrom. Das ist eine genetische Erbkrankheit. Die habe ich von meiner Mutter geerbt. Mhm. Und zwar birgt die Gesichtsanomalien. Also es kann sich verschiedentlich ausprägen. Bei mir ist es halt in der Form, dass ich keine Jochbeine habe. Ja. Und kein, ja, missgebildetes Kinn. Also viel zu weit zurückliegenden Unterkiefer. Ja, aber stopp mal eben. Gewichtsanomalien. Was ist das? Gewichtsanomalien, also Gesicht, hast du Gesichts oder Gewicht gesagt? Gesicht. Ach, Gesicht, entschuldige, ich habe Gewicht verstanden, deswegen war ich etwas verwirrt. Also mein, ja, das Gewicht. Ah ja, jetzt habe ich, während du gerade gesprochen hast, darüber nachgedacht, was meinst du mit Gewichtsanomalien und habe nicht richtig zuhören können. Sag's doch bitte nochmal mit dem Jochbein, mit dem Kinn, damit es mir auch klar wird. Jochbein, also ich habe kein Jochbein und das Kinn ist sofern missgebildet, als dass es halt ja ziemlich weit zurückliegt, gerade mein Unterkiefer. Ja, ja. Das weicht dann natürlich vom Normalstandard sehr ab. Ja. So, damals haben die Ärzte halt in meiner Kindheit gesagt, du musst erstmal auswachsen und bevor die nicht volljährig ist und bevor das Wachstum nicht abgeschlossen ist, machen wir da nichts. Mhm. Und dann standen halt für mich auch andere Sachen im Vordergrund, wie Beruf, Führerschein und so. Und dann hat mir auch schlicht und ergreifend der Mut gefehlt. Mhm. Und jetzt habe ich mich halt nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt. Sonst aber am Körper ist alles normal gebildet? Ja, also ja. Ich bin zusätzlich halt noch schwerhörig und sind halt noch so Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel keine Wimpern unten. Ja. Oder also, das ist halt im Vergleich zu dem, das ist wirklich Kleinigkeit. Mhm. Also die Ohren wurden auch irgendwann gemacht. Und da habe ich jetzt auch keine Probleme mehr mit, Gott sei Dank. Und so, und jetzt planst du, was zu tun? Jetzt würde ich genau diesen Missstand ganz gerne korrigieren. Also ja. Das Kinn irgendwie aufbauen lassen? Das Kinn kann man machen, genau. Und die Jochbeine kann man auch aufbauen. Ja. Das ist eine Operation von schätzungsweise 12 bis 15 Stunden. Also sehr aufwendig. Ja, sehr aufwendig. Mhm. Und das würde aber bedeuten, dass du eigentlich ein komplett anderes Gesicht bekommst. Komplett vielleicht nicht, aber das wird schon gravierend anders aussehen, sagen wir so. Hast also es komplett, dir also der Kiefer wird, glaube ich, 6-mal gebrochen, das Jochbein wird ja komplett aufgebaut, die Augen werden wieder in eine waagerechte Stellung gehoben, die sind jetzt in so einer antimoguline Stellung, so wie man es ähnlich vom Down-Syndrom kennt. Verstehe. Das ist ja, glaube ich, bekannter als jetzt mein Syndrom. Mhm. Und es ist natürlich für mich sehr belastend, wenn Leute denken, du hast eine IQ von 3 Brötchen, ja. Mhm. Und im Moment bewerbe ich mich um ein Stipendium, ja. Das heißt, das klingt ja schon dramatisch. Da wird das ganze Gesicht irgendwie aufgebrochen, ne? Kann man so sagen. Ja, und dann wird alles neu moduliert und untermauert mit anderem Knochengewebe wahrscheinlich. Mit Leichenknorpel. Mit Leichenknorpel. Hört sich jetzt ein bisschen makaber an, aber. Hat man das so im Computer per Simulation dir so gezeigt, wie du dann aussehen würdest? So weit bin ich noch gar nicht. Also wie gesagt, ich habe jetzt erstmal Gott sei Dank einen Spezialisten gefunden, der es überhaupt machen kann. So viele Spezialisten gibt es natürlich dafür jetzt auch nicht. Das glaube ich. Das ist ja nur wirklich keine klassische Schönheitsoperation. Richtig, das ist ja wahrscheinlich viel aufwendiger als ein bisschen Gesicht straffen, ne? und liften. Wie geht das von der Kosten? Das ist noch abzuklären. Also wenn hier irgendeiner unter den Zuschauern sich im privaten Krankenhilferecht auskennt, bin ich gerne bereit, bin ich dankbar für Kontakt. Also es gibt noch keine Krankenkasse, die gesagt hat, okay, das übernehmen wir. Ich weiß es noch nicht, ich habe noch keine Kosten eingereicht. Ja? Ich stehe ja noch in dem Moment am Anfang, dass ich sage, mache ich das überhaupt, nehme ich das auf mich? Mhm. Weil mir ja keiner garantieren kann, ob das gelingt, ob das gut aussieht. Was für Komplikationen anschließend auf mich zukommen und Aber das könnte dir doch eigentlich der Chirurg so grob zumindest sagen, was für Komplikationen auftreten können, was schief gehen könnte und so weiter. Was könnte denn schief gehen? Nervenschädigung, das ist erstmal das primäre Risiko, dass man Nerven schädigt im Gesicht und damit halt Taubheitsgefühl oder Gesichtslähmung, sowas. Solche Sachen halt. Wie hoch schätzt er denn das Risiko ein? Relativ gering. Er macht das jetzt seit 30 Jahren. Ach so, also ein erfahrener Mann. Das ist, Ein erfahrener Mann in dieser Beziehung. Ja, also ich glaube, ich würde auch niemand anderen an sowas ranlassen. Allerdings sitzt der nicht in Deutschland. Mhm. Und ich weiß jetzt halt auch nicht, ob die Krankenkasse bereit wäre, im Ausland Kosten zu übernehmen. Ja. Oder ob die überhaupt ich selbst sehe eine medizinische Indikation, aber ob das die Krankenkassen sehen, ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Nee, nee, ob natürlich. Die das als Schönheitschirurgie ansehen oder ob die das als medizinisch notwendig ansehen. Ja, aber wahrscheinlich musst du da auch viele Gutachten erstellen lassen, auch von Psychotherapeuten oder. Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt halt eins von diesem Arzt und nächste Woche steht halt noch ein weiterer Termin an. Mhm. Und nein, du musst Kontakt mit deiner Krankenkasse aufnehmen. Ja, klar. Ne? Aber erstmal muss ich halt nicht mehr darüber im Klaren werden, ob ich das überhaupt will. Verstehe. Wie hoch wären denn die Kosten? Über 80.000 Euro. Über 80.000 Euro. Boah, ja. Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Aber du hast gerade jetzt schon eindeutig gesagt, so klar ist die Entscheidung noch nicht. Wie Weil unglücklich halt bist du mit deinem Gesicht? Hm? Wie unglücklich bist du mit deinem Gesicht? Das ist sehr temporär. Also ich selbst bin mit meinem Ich zufrieden. Nur in dem Moment, wo ich in den Spiegel gucke oder wo mir bewusst wird, dass andere mich anders wahrnehmen, merke ich auch, dass irgendwo was nicht stimmt. Hast du große Komplexe und Hemmungen? Es kommt darauf an, wenn ich mit mir vertrauten Menschen umgeben bin, nicht. Aber sobald ich Neuland betrete oder auch sonst, ich habe jetzt Anfang des Jahres den Job gewechselt und habe am Tag mit 50 bis 100 unbekannten Leuten zu tun. Ich bin natürlich von Natur aus eigentlich ein sehr extrovertierter Mensch, sehr, ja. Aber nur so lange, wie man mir freundlich gesonnen ist. So was lange, machst du vom Beruf? Ja gut, es wird jetzt ein bisschen. Möchtest du nicht sagen, musst du auch nicht sagen. Hast du einen Freund zurzeit? Nein, zurzeit nicht, hatte ich aber. Ist das auch ein Problem, dass du bei Männern dann Hemmungen hast und dich schämst? Und gibt es, gab es, aber ich hatte halt auch zwei langjährige Beziehungen, die mich dahingehend auch sehr bestärkt haben. Mhm. Also in meiner Person, dass ich, also mein Umfeld sagt größtenteils, Julchen, du bist so lieb und so toll, wie du bist und wir mögen dich genauso, wir akzeptieren dich so, wie du bist und ja. Das brauchst Umfeld, doch, hast du doch gar nicht nötig und bist doch ein toller Mensch. Ja, das sagt ja das Umfeld immer. Ja, das ja. Umfeld, ich finde, es ist immer ganz, ganz, ganz, ganz entscheidend, ja. Wie sehr eine Person an etwas leidet. Ja. Das Umfeld, die nahen Menschen meinen das ehrlich und gut, aber darauf ja. Kommt es dann irgendwann auch nicht an, wenn man selbst. Die Einzige, die mich, glaube ich, versteht, ist meine Mutter, weil sie es selber hat. Ach so, die hat es selber und sie weiß, sie kennt diese Blicke. Mhm. Das ist ja schon kein Blicken mehr, das ist ja Starren. Das ist ja wirklich schon. Manchmal minutenlang, wo ich irgendwann auch. Das ist sicher für einen Außenstehenden auch sehr schwer zu raten. Es ist deine genaue Beobachtung, feine Beobachtung, wie schwergewichtig das Leiden ist, das ja. Leiden daran. Und wenn das in einem Übermaß stattfindet und sehr dominant ist, kann ich das nachvollziehen, dass man sowas macht. Ja. Ich glaube, ich würde es auch machen. Ich glaube, ich würde es machen. Ich kann dann nur für mich sprechen. Ich glaube, ich würde es machen und würde auch sicherlich, wenn die Risiken nicht zu groß wären. Aber das ist eine ganz individuelle Sache. Ja, aber würdest du da, ich weiß nicht, ob ich mich auch so hoch verschulden würde oder kann. Wenn das ist angenommen, die Krankenkasse zahlt es nicht. Ja, das ist ein ganz neues Problem. Muss ich Millionär kennenlernen, ja. Wenn ich so lieblich bin und ja, nee, Quatsch. Ja, da müsste man drüber reden, wenn erstmal Fakten auf den Tisch ja. legen. Also, was ich mittlerweile alles weiß, was Krankenkassen bezahlen, an Gesichtskorrekturen, an, weiß ich jetzt, an Verkleinerung von Brüsten und so, da müsste es ja eigentlich mit was auch immer zugehen, wenn man bei dir das nicht bezahlen würde. So wie du es gerade geschildert hast, ist das ja schon sehr gravierend. Ja. Sehr gravierend. Es ist ja auch außergewöhnlich. Also Franziskatti gibt es jetzt nicht so häufig. Also wenn jemand da draußen auch von deinen Zuhörern Franziskatti hat, ich freue mich immer über Kontakte dahingehend. Sehr gerne, können wir anbieten. Vielleicht ja. Hat ja sogar jemand schon so eine Operation machen lassen und könnte dir auch da Erfahrungen mitteilen. Ja. Wäre auch interessant. Ja, auf jeden Fall. Wäre ich auf jeden Fall dran interessiert. Wo ist denn dieser Chirurg, den du dir da ausgeguckt hast? In Zürich. In Zürich, ja, nun gut, das ist ja nicht so ganz weit weg. Nö, das nicht. Also und das ist ein Schönheitschirurg und der auch so Unfallchirurgie, plastisch wiederherstellende Chirurgie macht? Nee, das ist ein Mund-Kiefer-Gesichtschirurg, ein Kranofazialchirurg. Ja. Die haben eine ganz normale medizinische Ausbildung, dann müssen die Zahnmedizin studieren und dann sich nochmal weiterbilden zum Mund-Kiefer-Gesichtschirurg. Allein die Ausbildung dahingehend dauert 15 Jahre. Und er hat jetzt selbst auch noch plastische Chirurgie gemacht. Also der kann es. Ja. Kann. Hast du dir schon mal, ich finde immer wichtig, wenn man zu einem Schönheitschirurgen geht, dass man sich auch Bilder angucken sollte von Leuten, die er schon operiert hat? Ja, habe ich schon. Hast du, die auch was Ähnliches hatten wie du? Die habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber das würde ich dann beim nächsten Mal, wenn es soweit wäre, würde ich das auch gezeigt bekommen. Oder die sogar Referenzadressen herausgeben, dass man sich mit den Leuten unterhält. Ja. Finde ich, ist eine seriöse Ich habe mich jetzt mit einer ehemaligen Patientin von ihm unterhalten und die, die hat ein ganz neues Lebensgefühl beschrieben. Nach dem, was sie erzählt hat, hätte ich mich sofort in das Wasser gelegt. Ja, wenn es dann klappt, ist das wahrscheinlich auch ein gigantisches neues Lebensgefühl. Ja. Also allein die Blicke, die man dann bekommt, mit der, ich weiß jetzt, dass die Blicke, die ich bekomme, nicht sind, oh toll, die sieht aber lecker aus. Nach dem Motto, was hat die denn? Ich kann es ja keinem verübeln. Ja? Also ich würde wahrscheinlich auch gucken. Also Jule, da kann man als Außenstehender gar keinen Rat geben. Ich habe dir nur so gesagt, wie ich eventuell, wenn ich in der Situation wäre, wahrscheinlich drauf wäre und wie ich reagieren würde. Ich wäre da immer, glaube ich, jemand, der eher sich operieren lassen würde, als der nicht. So bin ich eher gepolt. Aber das ist nur meine ganz persönliche Geschichte. Aber ich nehme mir das gerne auf nochmal, was wir gerade gesagt haben. Wenn jemand dieses Syndrom hat von Jule und Erfahrungen vielleicht mitteilen möchte, bitte uns mailen, domian@wdr.de, und wir stellen den Kontakt her. Gesagt, oder ein Spezialist oder ein Fachmann für private Krankenhilferecht. So, genau. Also ich weiß, es kann ja auch sein, dass die sagen, okay, wir würden das übernehmen, aber suchen sie sich einen Arzt in Deutschland. Vielleicht. Ja. Das sind alles Dinge, die geklärt werden müssen. Ja. Also, wenn sich jemand bei uns meldet, wir stellen gerne den Kontakt her. Oh, das wäre super. Alles Gute, Jule, von Herzen. Ich wünsche noch eine gute Nacht. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, 1.32 Uhr und 26 Sekunden und jetzt gibt es eine kleine Domian-Postecke. Geschrieben hat uns Flores, eine Frau namens Flores. Und die schreibt, lieber Domian, bei dir war am Dienstag eine Anruferin in der Sendung, deren Geschichte mich sehr beeindruckt hat. Sie erzählte davon, wie sie von mehreren Männern vergewaltigt und anschließend mit aufgeschnittenen Pulsadern lebendig begraben wurde. Die Art und Weise, wie diese Frau mit ihrem Schicksal umging, machte mich sehr nachdenklich. Weißt du, ich glaube, es wird generell viel zu viel gejammert. Auch wenn gar nicht so große Probleme vorliegen. Ich schließe mich da selbst ein. Deine Anruferin aber hat nicht gejammert. Ich bewundere sie für ihre Haltung zutiefst und habe mir vorgenommen, mir diese Frau als Beispiel zu nehmen, wenn ich mal wieder wegen Geringfügigkeiten das Jammern anfange. Viele Grüße, Flores. Dann eine Mail von Wolfgang. Wolfgang schreibt, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Jürgen Domian, ich bin, unter den Klammern war, seit Jahren begeisterter Hörer Ihrer Sendung, aber Ihre Sendung Montagnacht ist für mich Anlass, mich für immer von Ihnen zu verabschieden. Zuerst diskutieren Sie über die berechtigte Kritik von Reich Ranitzky am deutschen TV-Programm und dann reden Sie anschließend tatsächlich geschlagene 20 Minuten darüber, dass sich irgendwelche Leute den Pimmel beschneiden lassen müssen. Warum auch immer, ist völlig unwichtig. Armseliger und erbärmlicher geht es ja nun wirklich nicht mehr. Schade eigentlich, Herr Domian, dass das Niveau Ihrer Sendung so gesunken ist. Lieber Wolfgang, schade eigentlich, dass du offensichtlich die letzten Jahre, wenn du uns immer gesehen und gehört hast, nicht richtig zugehört hast. Denn genau so machen wir es immer. In dieser Sendung kann man über alles sprechen. Über Tod, Freude, Lust, Leid, über Reich Ranitzky und natürlich auch über die Probleme vor und nach einer Beschneidung. Und das auch gerne in einer Sendung. Zusammen und hintereinander. Und so soll es auch bleiben. Dann schreibt Marvin, 23. Es gibt nur drei Sendungen, die ich im WDR-Fernsehen gucke. Das sind Zimmerfrei, den Kölner Treff und Domian. Wie wäre es denn mal mit einem Weihnachts-Special Böttinger, Alsmann, Westermann und Domian? Finde ich eine sehr schöne Idee, da ich alle drei Kollegen sehr schätze. Dann würde ich sagen, Marvin, schreib mal an unsere Programmdirektorin, mal sehen, ob die Initiative irgendwie dann fruchtet. Also könnte man sich ja mal drüber nachdenken. Und Antje schreibt, hi Domian. Du hast neulich in der Sendung gesagt, dass du gerne auch persönliche Fragen beantwortest. Deshalb möchte ich dir ein paar stellen. Wäre super, wenn du sie mal in der Postecke beantworten könntest und das will ich jetzt gerne tun. Erste Frage. Hast du Geld bei der aktuellen Finanzkrise verloren? Nein, habe ich nicht, weil ich keine Aktien besitze und mich auch in diesem ganzen Finanzkram überhaupt nicht auskenne und daher habe ich nichts verloren. Zweite Frage, hast du eine Lieblingsfernsehserie? Ja, definitiv, das sind die Simpsons. Dritte Frage, könntest du dir vorstellen, im Ausland zu wohnen? Ja, definitiv in Nordskandinavien oder gerne auch in den Alpen, hoch in den Alpen. Und vierte Frage, interessierst du dich für Politik? Wenn ja, gibt es Politiker, die du sogar verehrst? Also, ich interessiere mich ausgesprochen für Politik. Und ja, mit dem Verehren, das ist so eine Sache. Mir würden da zwei Politiker der älteren oder schon sehr älteren Generationen einfallen, die ich einfach sehr, sehr schätze. Und das sind Helmut Schmidt und Heiner Geißler. So, Ende der Postecke für heute. Und jetzt machen wir weiter mit der Sendung. Und ich freue mich, begrüßen zu können den Helmut. Und Helmut ist 39. Hallo Helmut. Ja, hallihallo, ich bin dabei. So. Ja, ich habe mich gerade gewundert, dass du so über Reich-Renitzky rübergezogen bist. Also da war ich doch ein bisschen verwundert, weil ich habe früher nie GEZ bezahlt, in Studentenzeiten grundsätzlich nicht. Mhm. Und mittlerweile bin ich stolz darauf, diese Dinger zu bezahlen, weil... Das hören wir gerne. Guck nur noch öffentlich-rechtlich, muss ich ganz offen gestehen. Ja. Deswegen, was findest du an seiner Kritik ätzend? Er ist der Erste, der sagt, dass das, was eben halt in Privat läuft, scheiße ist. Das darf man doch so sagen. Man darf alles sagen. Man darf alles sagen. Aber es hat immer so einen elitären Beigeschmack. So etwas von, ich habe die Weisheit mit Löffeln zu mir genommen und die anderen, die sind blöd, die so etwas konsumieren. Und das finde ich nicht so als allgemein Urteil in Ordnung. Ich habe es ja gerade auch schon ein bisschen versucht zu erklären. Das ist richtig, aber du hast im Endeffekt immer so diesen Abscheu vor dem Elitären. Habe ich auch schon bei anderen Bekannten und Freunden irgendwie festgestellt. So, oh, das ist elitär. So nach dem Motto, oh, du hörst Dvorak. Oder, oh nein, du ich hörst liebe Rachmaninoff. Nein. Definitiv nicht. Die beiden mag ich zum Beispiel auch ausgesprochen gerne. Aber ich möchte nicht meine Meinung anderen aufoktroyieren. Und wenn jemand deutsche Schlager mag oder Volksmusik, dann soll er das mögen und das ist auch in Ordnung so. Die Frage ist ja nur ganz einfach so nach dem Motto, ich will keine Meinung steuern. Aber so im Sinne von, wir sind das jetzt in der Bankenkrise. Wenn wir jetzt alles senden und dicke Titten irgendwo im Sender und dann kann man eben halt drei Punkte sammeln oder einen Geldkoffer oder irgendwie sowas. Muss das sein? Nein, das muss nicht sein. Und wir haben ja auch die Landesmedienanstalten, die auch ein Auge auf die Privaten haben. Und du hast völlig recht, dass es natürlich bei den Privatsendern immer wieder Auswüchse gibt, die wirklich ekelhaft sind. Definitiv. Also, Gewicht erreicht. Grenzüberschreitung ist ja quasi deren Job. Da ist ja auch gar nichts zu sagen. Ja. Aber nur... ich weiß es nicht, wenn einer da ist und das mal offen ausspricht, dass es so ist, sollte man das nicht auch akzeptieren und dann auch, sagen wir mal... Aber natürlich. Aber ich finde diese Kritik, das ist so uralt, das kenne ich seitdem man über Medien diskutiert. Ich wäre bald eingeschnarcht, weil ich kein neues Argument gehört habe. Und Gottschalk hat es zu Recht gesagt, dass wir ein so großes Angebot, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, durch die öffentlich-rechtlichen Sender mittlerweile haben, dass jeder nach seiner Fasson seine Sachen raus sich zupfen kann und die Sachen anschauen kann. Niemand ist gezwungen, dieses Zeug, was du nicht magst oder was teilweise ich auch nicht mag, zu gucken. Da gibt es den Wegschaltknopf für. Das ist durchaus richtig. Nur, sagen wir mal, muss man es in dieser Masse anbieten? Also ich bin da vielleicht selber mit mir nicht ganz klar, aber es muss doch eigentlich möglich sein, dass man zumindest irgendwie eine didaktische Richtung vorgibt. Oder ist das dann wieder gegen die Meinungsfreiheit? Ja, natürlich sollte es eine didaktische Richtung geben, sicherlich. Aber wie schwerlich ist es, über Geschmack zu streiten? Wie schwerlich? Wenn jemand sagt, diese Art der Unterhaltungssendung gefällt mir, damit kann ich entspannen und das ist mein Ding, ja gut, dann soll es doch so sein. Ja, aber wenn die Menschen das ist, mit Geschmack ist das ja alles relativ runtertradiert, runtergebrochen. Es geht eigentlich darum, so nach dem Motto, was wollen wir mit Funk und Fernsehen machen? Wo wollen wir hin? Ja. Ist das Ziel dessen, wo wir hinstreben? Ja. Ich meine, wir können jetzt ja nur noch Fernsehen machen, à la NTV, und es geht nur noch um DAX nach oben, ja, oder DAX nach unten, oder eher wir streben da so hin, aber das ist doch die Lehre. Aber wir wollen doch nicht mit erhobenem Zeigefinger die Menschen erziehen wollen. Nein, nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber zumindest gute Alternativen bieten und das andere durchaus, sagen wir mal, ja, muss ich dann ganz offen sagen, habe ich noch nie so ausgerückt für mich, den Marktzugang erschweren. Ja, aber warum willst du denn, die Alternativen sollen geboten werden? Die werden ja auch geboten, da sind wir uns einig. Mhm. Ne? Da sind wir uns wirklich einig. Ja, aber was stellen wir denn fest, wenn 90% der Fernsehzuschauer nur noch Porno wollen? senden wir dann 90% Porno und nackte Titten? Nö, da haben wir klare gesetzliche Regelungen, die wie gesagt von den Medienanstalten auch überwacht werden und das passiert eben nicht. Dann nennen wir keine nackten Titten, sondern knapp angezogene Frauen. Ja, aber ich glaube, darüber müssen wir uns jetzt nicht unterhalten. Ich glaube, du redest über ganz andere Dinge. Du meinst die großen Unterhaltungssendungen, du meinst vielleicht auch die Telenovelas, du meinst die Soaps. Ich könnte mir vorstellen, dass das genau alles nicht nach deinem Geschmack ist. Ich bin nicht konservativ. Also das ist ganz einfach. Ich finde, dass so etwas wie... Ich frage mich, ob das wirklich so, sagen wir mal, in eine Richtung geht, wo man sagt, so nach dem Motto, das ist erstrebenswert. Ich weiß nicht, was... Wenn das von dem Publikum gewollt wird, wenn das Publikum gerne verbotene Liebe guckt, bei uns in der ARD, oder gute Zeiten... Das ist alles harmlos, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Na gut. Es geht im Endeffekt über was reden wir? Entwerten Sendungen ich will keinen Sender nennen, aber... Doch, nennen Sie. Über was reden wir? Was hast du konkret zu sagen, wo du sagst, das darf gar nicht gesendet werden? Na, es geht um Sender, die nur auf Gewinnerzielung aus sind. So nach dem Motto, rufen Sie an und dann werden wir über 3 Stunden lang darüber reden. Okay. So nach dem Motto, ja, ob dann eben halt das eine fällt, das mit dem anderen gleich ist. Okay, rein, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber zahlen das, Ihre Konto, Ihre ja, Helmut, Gebühren. Aber da müssen wir nicht drüber reden. Das meinte Reich-Hanitzke auch nicht. Das ist Schrott, da müssen wir nicht drüber reden. Aber das ist richtig, der Bodensatz, und der wird auch gesendet. Ja, natürlich, ja gut. Aber dahin zielte diese große Fernsehkritik nicht. Die Kritik zielte auf die Unterhaltungsprogramme der großen Privatsender von RTL, von Sat.1, von ProSieben und auch auf unsere Unterhaltungsprogramme in der ARD und im ZDF. Das ist schon richtig, sagen wir mal, da ist es überzeichnet. Wir können nicht nur irgendwie das literarische Quartett senden. Und wir können nicht nur Schulfunksendungen senden. Aber irgendwie wird zu viel Müll gesendet. Und ich muss ganz offen sagen, das ist auch der Urgrund, warum ich anrufe. Nenn doch mal ein Beispiel für Müll, zum Beispiel aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gibt's keinen Müll. Da findest du alles gut. Nee, das muss ich offen sagen, ich habe früher nie GEZ bezahlt in Studentenzeiten und ich habe mich auch immer drum rumgeschlängelt. Ja. Mittlerweile bin ich stolz darauf, es zu bezahlen. Ja, dann nenn doch mal eine Müllsendung aus den großen Privatsendern. Ja, es ist ganz einfach, die Privatsender in, oh Gott, wie heißen sie? Ja, wo man im Endeffekt wählen muss, so nach dem Motto... Okay, das hatten wir schon abgehakt. Ich meine jetzt, nenn mal eine Sendung von RTL oder von Sat.1, von ProSieben. Da wird es schon schwieriger. Ja, finde ich auch. Also ich muss ganz offen sagen, dann sage ich echt die Nischen-Privatsender, um es mal so zu sagen. Okay. Was weiß ich, QSV oder wie auch okay, immer. Okay, da müssen wir nicht drüber reden. Gut, okay. Aber das ist eben... Das halt ist aber auch so ein kleines... Das Problem ist ganz einfach, deswegen ärgert mich das auch so. Ja. Es wird eben halt durch das Kabel durchgesendet und es werden eben halt viele öffentlich-rechtliche Sender dadurch behindert. Muss ich ganz offen so sagen. Also ich bin sonst kein Nonkonformist, aber es geht ganz einfach darum, dass da wirklich viele... Also wenn irgend so ein alberner, blöder Anrufsender irgendwo auf Nummer 89 gesendet wird, werden wir hier doch nicht behindert dadurch? Nein, das nicht. Aber im Kabel ist es eben halt so, wir haben eine grundsätzliche Leistung oder eine grundsätzliche Kapazität und da wird eben halt ein bisschen Vielfalt geboten und zu dieser Vielfalt gehört also, auch... Also wir verengen es jetzt auf diese unsinnigen Sachen. Aber wie gesagt, darum ging es gar nicht in dem Gespräch. Darum ging es wirklich nicht. Gut, aber er wollte uns belehren. Er wollte, dass wir Shakespeare gucken und Schiller lesen und weiß ich was alles. Und das wollte er auch nicht. Doch. Er wollte im Endeffekt intelligentes Fernsehen. Ach, ja, was ist denn intelligentes Fernsehen? Helmut, ich garantiere dir, dass Reich-Ranicki unser Fernsehprogramm, so wie es im Moment läuft, auf den großen Sendern, überhaupt nicht kennt. Nein, das ist... Also überhaupt sagen wir nicht. Mal, er guckt dich, das ist schon völlig klar. So, und dann redet ein Blinder über die Farbe. Und das möchte ich mir gar nicht großartig anhören. Ja, ich meine, ich sehe es ja ganz einfach so, irgendwie musst du ja auch so ein bisschen in diese Richtung anhören. Nein, muss ich überhaupt nicht. Ich fand das ja auch... Du hast ja auch meiner Meinung nach recht. Im Großen und Ganzen passt es ja. Aber es gibt an den Seiten zu viel Müll. Okay, an Seiten gebe ich da völlig recht. Und das ist ganz einfach, die verstopfen einfach Kapazitäten. Und sagen wir mal... Ich weiß auch nicht, ob der Reich-Ranicki wirklich jetzt allen Beethoven und Mozart und die ganzen Hochkompositeure irgendwie verschreiben wollte. Das sicherlich gar nicht. Aber es ist zumindest endlich einer, der sagt, es gibt diesen Schrott rechts und links. Weil mittlerweile ist es ja im Moment so, jeder darf senden, was er will. Ich will mal sagen, nicht nur, dass er die Programme von uns, die großen Programme nicht kennt. Ich glaube, er weiß überhaupt gar nicht, dass es diese Anrufsender gibt. Wobei da wäre er wahrscheinlich völlig entsetzt, wenn er das sehen würde. Und zu Recht auch, auf jeden Fall. Nee, wollte ich nur anbringen. Ja, finde ich gut. Sonst bin ich völlig frei, ich habe keine Probleme, ich bin nicht krank und ich freue mich des Lebens und gucke trotzdem um diese Zeit Fernsehen. Und du guckst uns. Also ich wünsche euch alles Gute. Und du guckst uns und das ehrt uns und das freut mich sehr. Ich guck mal weiter. Prima, Helmut. Danke für deinen Anruf. Alles Gute, tschüss. 0800 220 50 50. Florian, 27, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen von Domian. Hallo Florian. Bei mir geht es auch um das Thema, ein Verbrechen hat mein Leben verändert. Ein Verbrechen hat dein Leben verändert. Ja, das war es. Bei mir war eher so, dass ich muss fast sagen, ein Verbrechen hat mein Leben zerstört. Erzähl mal. Bist du der Täter? Nein. Also es ist so, meine Mutter ist damals vergewaltigt worden. Wie alt warst du da? Ich stamme aus dieser Vergewaltigung. Ach so. Definitiv. Mhm. Und also ich bin auch ohne Vater aufgewachsen. Meine Mutter hat danach nie wieder irgendjemanden gehabt. Mhm. Und das ist also so, ich werde mir das mal. Wann hat entschuldige, wenn ich gleich ein paar Fragen stelle. Wann hat deine Mutter dir das gesagt oder wann hast du es erfahren, dass du ein Kind einer Vergewaltigung bist? Als ich 13 oder 14 war. Hat sie es dir gesagt? Ja, es war so, ich hab halt, man ist halt neugierig, ne? Man, wenn man ohne Vater aufwächst, man will halt natürlich wissen, wer ist mein Vater. Mhm. Und irgendwann, also ja, anfangs hat sie immer ausgewichen, irgendwann hat sie es mir halt erzählt, dass sie war nachts unterwegs, ist von der Arbeit nach Hause und dann sind irgendwie drei Typen hinterher. Mhm. Die anderen beiden haben sich irgendwann von dem einen verabschiedet, haben dann auch gesagt, ja tschüss, haben ihr seinen Namen gesagt noch. Und der eine ist halt hinter ihr her, hat sie dann in irgendeiner Ecke dann halt vergewaltigt. Mhm. Ja, und daraus bin ich dann entstanden. Hat sie dir gesagt, ob sie darüber nachgedacht hatte, damals abzutreiben? Also ich weiß es, also sie hat damit nie darüber nachgedacht, aber aus meiner Familie, ich kann mich erinnern, sie hat mir mal erzählt, dass ihre Schwester zu ihr gesagt hat, ja, komm, wir fahren nach Holland. Mhm. Und aber ich muss ehrlich sagen, ich habe super Respekt vor meiner Mutter, dass sie hätte mich auch abtreiben können, aber ich respektiere das super, dass allerdings dass sie mich trotz alledem bekommen hat. Oh ja, das finde ich auch. Ja. Ist dieser Mann angeklagt worden? Nein, es ist nicht mal bekannt, wer das ist. Ah ja. Also er ist halt unmittelbar danach abgehauen. Mhm. Nach dieser Tat und Als du das erfahren hast, da gehen einem doch wahrscheinlich so tausend Situationen durch den Kopf, so als Kind im Verhältnis Mutter-Sohn. War deine Mutter vielleicht anfänglich distanzierter zu dir oder hast du sie immer als liebevolle, sehr innig und zärtliche Mutter in Erinnerung? Ich hab sie Gott sei Dank immer als ganz liebevolle und nette Mutter erlebt. Also die hat mich nie spüren lassen, dass sie irgendwie mir gegenüber Ablehnung hat. Ja. Und, also du hast nie gespürt, dass sie in dir vielleicht den Täter sieht, dass sie in dir Erinnerungen sieht an das Grauen der Nacht. Obwohl ich natürlich selber oft, ich denke mir selber oft, eigentlich wäre es verständlich, wenn sie so denken würde. Mhm. Es gibt Momente, wo ich mich selber hasse und mir wie direkt vorkomme. Mhm. Und als dieses Gespräch stattgefunden hat, da warst du erst 13 Jahre alt. Ja. Wie hast du dieses Gespräch in Erinnerung? Für mich ist erstmal eine Welt zusammengebrochen, weil ich habe mir früher eigentlich immer so ein Vaterbild gehabt. Ich habe gedacht, vielleicht ist er ein ganz toller Kerl. Und wie hat sie dir denn deinen Vater vorher geschildert? Sie ist immer ausgewichen. Also wenn ich gefragt habe nach ihm, sie hat immer nur gesagt, ja, er ist abgehauen, sie weiß nicht, wo er ist. Mhm. Und ich habe immer mir gewünscht, vielleicht kommt er irgendwann mal und ist ein ganz toller Kerl und ich lerne ihn kennen. Und als ich das erfahren habe, war mir klar, dass das alle Träume, die ich als Kind so hatte von ihm, nie in Erfüllung gehen. Konntest du richtig verstehen mit 13, was eine Vergewaltigung ist? Ich wusste, was eine Vergewaltigung ist, ja. Als sie dann dir das so erzählt hat, hast du ihren Gesichtsausdruck noch in Erinnerung? Ja, sie hatte auch sie musste mit den Tränen kämpfen, sie hat mich eigentlich auch kaum angeguckt dabei. Aber es war sowieso eine sehr komische Situation, als sie mir das erzählt hat. Also Wie war es danach dann zwischen euch beiden, nachdem diese Wahrheit dann ausgesprochen war? Ja, schwer erstmal. Also, schwer zu sagen. Irgendwann ist es, sag ich mal, wieder normal geworden. Also, Habt ihr denn dann? Ich kann mich da eigentlich auch kaum noch dran erinnern, das ist das Problem. Vielleicht habe ich es auch so verdrängt. Ja. Habt ihr öfters später nochmal drüber gesprochen? Nein, das Thema ist nie wieder angeschnitten worden. Nur ein einziges Mal? Ja. Lebt deine Mutter noch? Ja. Ja. Also, und sie hat auch, sie hat damals auch einen Selbstmordversuch unternommen. Wann? Das wusste ich ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich das erfahren habe. Ich war 14 und hat sie sich versucht, mit Tabletten das Leben zu nehmen. Hat sie sich dazu geäußert, warum sie das wollte? Nein. Hat sie mir gegenüber nie geäußert. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Also ich liebe meine Mutter über alles. Mhm. Allein dafür, dass sie so liebevoll trotzdem mich großgezogen hat. Mhm. Ich, wie gesagt, habe da unheimlich Respekt vor. Ich auch, ich muss es nochmal sagen, ich habe allerhöchsten Respekt davor. Allerhöchsten Respekt. Das muss eine ganz tolle Frau sein, deine Mama. Ganz toll. Jetzt hast du gerade im Nebensatz was gesagt, was mich sehr stutzig macht. Du selbst kommst dir schmutzig. Ich komme mir wie Dreck vor. Wie Dreck vor. Weil ich halt, Aber du. Naja, diesen Mann, ich hasse diesen Mann einfach. Also ich glaube, wenn es eine Person im Leben geben würde, die ich umbringen würde, wäre das er. Auch wenn es jetzt hart klingt, aber. Also ich kann das gut verstehen, dass du diese Person hast. Aber du darfst dir nicht vorkommen wie Dreck, weil du der Sohn auch deiner Mutter bist. Ja, ich weiß halt auch, dass ich halt auch was von ihm habe. Ja, aber... Das löst immer das Gefühl in mir aus. Aber letztendlich bist du der Sohn deiner Mutter. Ja. Und sie hat alles bewerkstelligt, dass du jetzt so bist, wie du bist. Der ist nur der Erzeuger, der hat das... Mehr ist der nicht. Ja, genau so würde ich das auch sagen. Mhm. Wie gravierend sind denn diese Gefühle, dass du dir wie Dreck vorkommst? Also die kommen und gehen. Also wenn ich wenn ich Misserfolg habe oder was, dann kommt das meistens hoch, dann komme ich mir vor wie der letzte Dreck. Und auf mich hat das, also diese ganze Sache hat auch auf mich so diese Auswirkung gehabt, dass ich selber auch nicht auf Frauen zugehen kann. Ja. Also ich selber habe ein Problem. Ich muss ja eben mal sagen, Herr Florian, sonst habe ich es gleich vergessen. Hm. Ich glaube, deine Mutter wäre sehr traurig, wenn die das wüsste, dass du dir wie Dreck vorkommst. Ich habe ihr das auch schon mal gesagt und sie hat da gar nichts zu gesagt. Hm. Erzähl mal weiter mit den Frauen. Du kannst auf Frauen nicht zugehen. Ja, ich kann dadurch auch schlecht auf Frauen zugehen. Hm. Das heißt konkret? Das heißt konkret, also mit Frauen ist bisher eigentlich nicht viel gelaufen. Heißt nicht viel, gar nichts? Ja. Hm. Ich habe Angst, dass zu viel von meinem Vater in mir drin ist, auch wenn das blödsinnig klingt, aber diese Angst habe ich einfach. Verstehe. Also 27 Jahre alt und noch keine Liebe gehabt und keinen Sex gehabt? Nein. Hm. Auch was Beziehungen angeht, habe ich eigentlich auch nicht gehabt. Fragt deine Mutter danach, wie ist es so mit Freundinnen? Nee, selten. Hm. Es wird sehr viel, ihr redet nicht so viel, ne? Doch, aber... Über all diese Sachen nicht so, die so in den Bereich reinkommen. Ja, wenn es tiefer geht, da reden wir nicht weiter drüber. Was eigentlich schade ist. Ja, eigentlich finde ich es auch schade, weil deine Mutter schon... Also, ich sag's nochmal, ich finde, dass es eine ganz tolle Frau ist. Ja. Und dass sie dann auch den Mut gehabt hat, dir das zu sagen, ist ja auch schon eine enorme Leistung. Ja, also ich muss sagen, ich bin auch stolz, eine Mutter zu haben. Mhm. Auch wenn sie halt, sag mal, jeder hat seine Fehler. Mhm. Und gerade bei ihr ist das verständlich, dass da oft nicht alles stimmt. Sie hat nie danach eine Beziehung mehr gehabt? Nein, nie. Und hat sie sich denn so, soweit du das von außen, mehr oder weniger von außen beurteilen kannst, nach diesem Selbsttötungsversuch, hat sie sich wieder so gefangen? Das ist mal so. Also sie hat auch mal Phasen, wo es hier echt scheiße geht, auf Deutsch gesagt. Und sie war nie bei einem Therapeuten? Doch, war sie schon. Aber das hat sie abgebrochen. Und früher war es auch so, sie hat auch so dieses Problem, dann Messi, kennen sicher einige Leute diesen Ausdruck. Ja, dass man alles so rumliegen lässt und nicht aufräumen kann und so weiter. Das war oft ein Thema. Weißt du, was ich glaube, Florian, dass du auch ganz dringend zu einem Therapeuten müsstest. War ich auch schon öfter. Wie oft? Hast du eine richtige Therapie gemacht? Nein, ich war sogar schon mal richtig stationär in der Psychiatrie, ne? Mhm. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ich schaff's einfach nicht, damit abzuschließen. Wurde in dieser Zeit auch darüber dann gesprochen? Hast du denen das erzählt? Ja, die wussten davon, ja. Weißt du, Florian, das ist ja immer so eine Sache mit diesen Therapien und Psychiatrie und so. Da muss man manchmal mehrere Anläufe unternehmen, um dahin zu kommen, wo man hinkommen möchte. Manchmal hat es auch mit Glück zu tun. Man braucht einen guten Typ. Ja, genau, das ist halt, man muss jemanden finden, mit dem man auch reden kann. Absolut, absolut, den man ernst nimmt. Das hatte ich bisher nicht. Ja. Also nur die beiden Sachen, du sagst, dass du dir ab und zu wie Dreck vorkommst und dass du mit 27 da so eine Blockade in dir hast, dass du nicht auf Frauen zugehen kannst, finde ich, dass das Signale sind und Anzeichen, dass dringend was gemacht werden muss, damit du mehr ins Lot kommst, damit du dich akzeptierst und dass du freier wirst. Freier von diesem Dämon, der da in dir sitzt, der dein Vater ist. Der muss raus, der muss definitiv raus und dass du nur noch das Positive siehst, nämlich, dass deine Mutter dir das Leben geschenkt hat und dass sie dich geliebt hat. Mein Gott, deine Mutter hat dich geliebt. Was ist das für ein großes Glück nach sowas Grauenhaftem. Aber es kommen halt oft auch so Fragen auf. Ich habe mir oft schon mal vorgestellt, ich könnte ja auch irgendwo noch Halbgeschwister rumrennen haben. Vielleicht auch denen es genauso geht. Ich meine, man weiß ja nicht, ob Wiederholungstäter war und irgendwo noch... Klar, aber du siehst, dass all diese Fragen dich zermürben. Und es muss irgendwie ein Weg gefunden werden, dass du mit diesen teilweise schlimmen Wurzeln einen Frieden schließen kannst. Dass du damit abschließen kannst. Dass es dir gelingt, wirklich in das Jetzt und Heute und in die Zukunft zu gucken. Umso mehr kannst du auch deiner Mutter Glück schenken, je glücklicher du bist. Wahrscheinlich würde deine Mutter sich auch irre freuen, wenn du eine Freundin hättest oder vielleicht auch mal eine Familie hättest. Ja. Das heißt, du kannst eigentlich das deiner Mutter erst wirklich zurückgeben, was sie dir gegeben hat, wenn es dir gut geht und wenn du dein Leben im Griff hast. Und da musst du alles dran setzen, finde ich. Deshalb, die Sendung ist jetzt gleich rum. Ja. Ich möchte, dass du noch von meiner Psychologin beraten wirst, was du noch tun könntest, vielleicht auch noch welche speziellen Therapieformen und so weiter. Okay. Ne? Das wäre schön, wenn ihr irgendwie so Kontakt herstellen könnte. Ich würde mich gerne mal austauschen mit Leuten, denen es halt auch ähnlich geht. Sehr gerne. Also wenn Kinder aus Vergewaltigungen jetzt zugehört haben und mit Florian gerne sprechen möchten, meldet uns. Wir stellen den Kontakt sehr, sehr gerne her. Lieber Florian, du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, okay, danke. Tschüss. Und viel Glück noch. Ciao. Danke sehr. Sehr nett von dir. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Malte Imels und Nami Strack. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.